Da der Arbeitslose in unserer Gesellschaft das Negativbeispiel ist, das Unheimliche, der Nichtsinn, ist die Gruppe der Arbeitslosen keine echte Gruppe, weil ja alle ihre Mitglieder danach streben, sie zu verlassen. Weil ihnen aufgetragen wird, danach zu streben, die Gruppe zu verlassen. Niemand sagt voller Stolz, dass er zur Gruppe der Arbeitslosen gehört. Arbeitslosigkeit hat keinen Hammer und keine Sichel, keine Popkultur, die man darüber legen könnte. Im Osten gab es 2004, als Hartz IV eingeführt wurde, noch eine gewisse Identifikation mit Arbeitslosen. Ostdeutschland hatte eine deutlich höhere Langzeitarbeitslosigkeit und deutlich weniger Aussichten auf Aufschwung im Arbeitsmarkt als die westlichen Bundesländer. Ein Demonstrant, der in Magdeburg gegen Hartz IV auf die Straße ging, sagte damals gegenüber dem Spiegel: Jeder hätte hier jemanden in der Familie, der arbeitslos ist. Es gab viel besuchte Montagsdemos gegen Hartz IV. Und bei der Abstimmung über das Gesetz im Bundesrat stellten sich die ostdeutschen Ministerpräsidenten dagegen oder enthielten sich.